Ich möchte mit dir verreisen in ein schönes, unbekanntes Land, in ein Land für verliebte Leute, das Gott Amor für uns erfand. Ich möchte mit dir verreisen dorthin, wo die Rosen blühen, in das Land der seligen Träume. Dahin möchte ich mit dir ziehen, in das Land der seligen Träume. Dahin möchte ich mit dir ziehen. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir in das Land der Liebe. Komm mit mir, komm mit mir in das Traumparadies. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir in das Land der Liebe. Das Traumparadies. Ich möchte mit dir verreisen in ein schönes, unbekanntes Land, in ein Land für verliebte Leute, das Gott Amor für uns erfand. Ich möchte mit dir verreisen dorthin, wo die Rosen blühen. In das Land der seligen Träume, dahin möchte ich mit dir ziehen. In das Land der seligen Träume, dahin möchte ich mit dir ziehen. Komm mit mir, komm mit mir in das Land der Liebe. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir in das Traumparadies. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir in das Land der Liebe. Komm mit mir, komm mit mir in das Traumparadies. Komm mit mir, komm mit mir, mit mir in das Land der Liebe. Komm mit mir, komm mit mir in das Traumparadies.